Haus am See. Gabi und Klaus freuten sich schon seit Monaten auf ihren Urlaub am See. Als Gabi und Klaus am späten Nachmittag das Grundstück erreichten, das direkt am Seeufer am unteren Ende eines Hanges liegt, streifte die schon untergehende Sonne gerade noch die grünen Wipfel der großen Weide und tauchte die in einen Steg übergehende Terrasse vor dem Haus einladend in ein gelbgrünes Licht. Es sollte ein herrlicher Spätnachmittag werden. Sollte wären da nicht die vielen Mücken gewesen, die fröhlich in der warmen Abendluft ihren eigenen Klang ertönen ließen, das Signal zum Angriff. Kein Problem, sagte Klaus und installierte ein unter Hochspannung stehendes Flutlicht. Die unter der Terrasse lebenden, gerade in Frösche mutierenden Kaulquappen wurden unter einem nährenden Mückenregen begraben. Schnell wurden die Polster auf die Bank gelegt und der Duft von frisch gebrühtem Kaffee lockte zu dem mit Blumen dekorierten Tisch, auf dessen Mitte ein Obstkuchen mit frisch geschlagener Sahne zum grenzenlosen Genuss einlud. Grenzenlos? Wären da nicht die fettgefressenen Frösche gewesen, die mit ohrenbetäubendem Lärm ihr Loblied über den Insektenregen sangen? Gabi und Klaus freuten sich über das jähe Ende des Konzerts durch die herbeigelockten Haubentaucher, deren Nahrungsangebot durch die Frösche trefflich ergänzt wurde. Die Obsttorte lag schwer im Magen und ein Cognac sollte die ungeteilte Freude über die sich in dem See wie ein roter Feuerball spiegelnde Sonne wiederherstellen. Ungeteilt? wären da nicht die piepsenden Haubentaucher gewesen, die sich nach dem Froschmahl über die in das Wasser gefallenen Tortenkrümel hermachten. Die wohlige Stille stellte sich erst wieder ein, nachdem Klaus den Inhalt eines 50 Liter Kanister Spülmittel im See versenkt hatte. Die Oberflächenspannung des Wassers wurde so stark reduziert, dass bis 20 Meter vom Ufer entfernt alles schwimmende Getier samt Haubentauchern unter die Wasseroberfläche verschwand. Schwach erleuchtete die Glut im Grill das 300 Gramm T-Bone Steak auf dem Teller und klassische Musik untermalte die Vorfreude auf den ungestörten Gaumenschmaus. Ungestört? Wäre da nicht das markerschütternde Dröhnen des herannahenden Zuges gewesen? Klaus fällte kurz entschlossen mit einer Kettensäge den Träger der Hochspannungsleitung für die Stromzufuhr der Bahn und führte den Lärm der Endlösung zu. Eine Mousse au Chocolat an heißen Himbeeren sollte der krönende Abschluss des Festmahls werden. Sollte? Wäre da nicht der nervtötende Autolärm gewesen, der von der Straße hinter dem Haus durchdringend herüberschallte? Klaus packte den Raupenschlepper der Straßenbaufirma, die die Straße vor dem Abrutschen bewahren soll, quer zur Fahrbahn und brachte so den Verkehrslärm zum Verstummen. Der anhaltenden Stille folgte die ewige Ruhe. Die Bremsen des tonnenschweren Baugeräts lösten sich. Der wie in Zeitlupe den Hang herunterrutschende Raupenschlepper schob mühelos erst den Gartenzaun und anschließend die hintere tragende Wand des Hauses beiseite. Gabi und Klaus wurden im einstürzenden Haus begraben.